Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Sogar der Papst soll es getragen haben. Wer den Film Die zwei Päpste gesehen hat, weiß, dass Benedikt XVI. Auf sein Gadget hörte, wenn er sich mal wieder zu wenig bewegt hat. Wie sinnvoll sind solche Dinger? Wearables, Fitnessarmbänder, Apps. Professor Robert Guguzer meint in seinem Vortrag, ihn interessiere nur die Technik und die Frage nach dem Zeitgeist dahinter. Aber, wer von euch jetzt wirklich intensiv zuhört, erfährt eine ganze Menge dabei über sich selbst. Ob du nun so ein Gerät benutzt oder nicht, beide Varianten, finde ich, sagen so manches aus über dich und dein Verhältnis zu deinem Körper und über deine ganz individuelle Welt der Gefühle. Diese Versuche, sich selbst zu optimieren, müssen scheitern. Selbstoptimierung ist eine Art von Selbstführung, Selbststeuerung, die fremdgesteuert ist. Gesundheitskassen oder Wirtschaftsunternehmen beispielsweise haben ja durchaus ein Interesse an den Körperdaten ihrer Mitglieder oder Mitarbeiter. Sie entwickeln und testen Sensoren, die wir vielleicht eines Tages alle am Handgelenk tragen, um auf diese Weise am Bonus-Malus-System der Krankenkassen teilzunehmen. So ist Niki von ihrem Fitnessarmband aufgrund seiner, wie sie sagt, Optik begeistert. Der Grad der leidenschaftlichen Bindung und faszinierten Hingabe an die Self-Tracking-Dinge kann dabei ein Ausmaß annehmen, das einer suchtähnlichen Abhängigkeit gleicht. Also, optimieren wir unseren Körper mit diesem tollen technischen Tracking. Einfach nur schön. Oder vermesst ihr euch selbst und richtet euer Leben danach aus? Der Sozialforscher Robert Guguzer hat im Technoseum Mannheim darüber gesprochen, und zwar am 20. Februar 2019. Sein Thema Self-Tracking, Manifestation des Zeitgeists. Self-Tracking ist, wie viele andere Themen der Gegenwart, die mit dem Körper zu tun haben, primär unter diesem Gesichtspunkt der Selbstoptimierung diskutiert. Und das geht in aller Regel mit einer negativen Bewertung einher. Da habe ich schon Vorbehalte. Im Diskurs über Selbstoptimierung werden dann typischerweise zwei Gründe genannt, warum Selbstoptimierung kritisch zu betrachten sei. Und das ist zum einen mit Blick auf das Individuum, auf den Einzelnen, wird gesagt, wer sich selbst vermisst, also trackt, und zwar mit körpernahen technischen Geräten, das sind ja Self-Tracking-Geräte, und dabei Daten über den eigenen Körper, ich sage dann noch genauer, welche Daten das sind, sammelt und also auf diese Weise sein Leben oder sich zu optimieren, der macht etwas falsch. So heißt es in dem Diskurs. Oder zumindest tut er sich selbst keinen Gefallen, denn diese Versuche, sich selbst zu optimieren, müssen scheitern. So ist der Diskurs. Und sie müssen deshalb scheitern, weil jedes Optimum eine relative Größe ist, nämlich die Relation zwischen einem Ist-Wert und einem Sollwert. Wann immer der angestrebte Sollwert erreicht ist, wird er zum neuen Ist-Wert, der wiederum quasi einen neuen Sollwert gebiert und so weiter und so fort. Das heißt, wer sich selbst optimiert, kommt letztlich nie, so heißt es in dem Diskurs, an einen befriedigenden Punkt, weil die Optimierung des eigenen Körpers und des eigenen Selbst potenziell unendlicher Prozess, der nicht nur anstrengend ist, sondern oft genug eben auch unbefriedigend, sodass letztlich Selbstoptimierung unglücklich mache. Das ist eine Kritik im Diskurs zur Selbstoptimierung. Diese Kritik zielt auf das Individuum. Die zweite Kritik zielt auf die Gesellschaft. Und da wird kritisch diskutiert, dass es die Gesellschaft sei, die die Menschen dazu dränge oder gar zwinge, sich zu optimieren. Es sind gar nicht so sehr die Menschen selbst, die von sich aus das Bedürfnis nach Selbstoptimierung haben, sondern Selbstoptimierung sei eine gesellschaftliche Vorgabe oder gar ein gesellschaftlicher Imperativ. Dieses Argument ist besonders populär in dem gegenwärtigen Diskurs zum Neoliberalismus, wo es verkürzt gesagt heißt, Selbstoptimierung ist eine Art von Selbstführung, Selbststeuerung, die fremdgesteuert ist. Wobei diese fremdgesteuerte Selbstführung vor allem ökonomische Zwecke habe. Eine selbstoptimierende Lebensführung ist sowohl volkswirtschaftlich als auch privatwirtschaftlich rentabel und daher wünschenswert. Dann wird mit Blick auf die Gesellschaft auch noch kritisch gesagt, dass die Daten, die die Self-Trackerinnen von sich sammeln, von gesellschaftlichen Institutionen missbraucht werden könnten. Gesundheitskassen oder Wirtschaftsunternehmen beispielsweise haben ja durchaus ein Interesse an den Körperdaten ihrer Mitglieder oder Mitarbeiter, weil sie sie für eigene Interessen nutzen können. Zumindest besteht die Gefahr, dass die privaten Daten vieler Menschen für organisationsspezifische Kontrollen, Überwachungen, Sanktionen und so weiter missbraucht werden. Das hat 2012 bereits die Ihnen sicherlich bekannte Schriftstellerin Julie C. in einem Artikel für den Schweizer Tagesanzeiger zum Ausdruck gebracht. C. schrieb damals: Schon jetzt freut sich das überforderte Gesundheitssystem darauf, Quantified Self sukzessive zu einer allgemeinen Verpflichtung zu erheben, um auf dieser Grundlage Versicherungsleistungen nach dem Selber-Schuld-Prinzip zu verweigern. Wenn es einen optimalen Lebensstil gibt, der zum optimalen Körper führt, dann gibt es auch messbare Abweichungen, an die sich Belohnung und Strafe knüpfen lassen. Ob sie es wollen oder nicht, als Vorreiter in Sachen Körperwahn machen sich die Selbstvermesser zu Versuchskaninchen für das Konzept des Gesundheitsuntertanen. Sie entwickeln und testen Sensoren, die wir vielleicht eines Tages alle am Handgelenk tragen, um auf diese Weise am Bonus-Malus-System der Krankenkassen teilzunehmen. Das ist eine sehr prominente Stimme in diesem Diskurs zur Selbstoptimierung und dem Self-Tracking. Und es ist eine sehr kritische Stimme. An der Kritik ist sicherlich was dran. Und dennoch ist sie mir zu pauschal, zu einseitig, zu eng. Und aus dem Grund möchte ich auch in den Chor dieser Kritikerinnen nicht einstimmen und heute auch weniger von Selbstoptimierung reden. Ich will mich mit der Technik, um die es hier geht, beschäftigen, dem Self-Tracking, und möchte das möglichst neutral beschreiben und analysieren. Deshalb lautet auch die Leitfrage meines Vortrags: Was sagt Self-Tracking eigentlich aus über die Gesellschaft, in der wir leben? Ja, oder konkreter gefragt, inwiefern repräsentiert das Phänomen Self-Tracking den Zeitgeist, den aktuellen Zeitgeist? Das soll mein Thema sein, also viel offener gefasst, viel weiter gefasst als nur Optimierung. So, und dieser Frage, inwiefern repräsentiert Self-Tracking unseren Zeitgeist, will ich mit einer phänomenologisch-soziologischen Analyse zu beantworten versuchen. Hierzu meine Gliederung. Ich werde deshalb zuerst, weil ich nicht voraussetzen kann, dass Phänomenologie und Soziologie sofort jeder kennt und weiß, was das soll, also ein paar Bemerkungen zu meiner Methode. Und dabei insbesondere mache ich eine Unterscheidung deutlich, die für meinen Vortrag, für mein Thema, für meinen Blick auf dieses Phänomen wichtig ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Körper und Leib, eine phänomenologische Unterscheidung. Und dann gucke ich, was hat Self-Tracking mit dem Körper zu tun, was hat es mit dem Leib zu tun und was hat alles dann letztlich mit unserer Gegenwartsgesellschaft zu tun oder synonym gesagt, was hat das alles mit unserem Zeitgeist zu tun. Zunächst also ein paar Anmerkungen zur Methodik. Ich hatte angedeutet, dass es mir bei dem Phänomen Self-Tracking nicht darum geht, es zu bewerten, von vornherein vor allem abzuwerten, wie das häufig geschieht, sondern es geht mir zuallererst darum, dieses Phänomen zu verstehen. Ich möchte verstehen, was es heißt, sich selbst mit Hilfe eines kleinen, körpernah getragenen technischen Geräts, sogenannter Gadgets oder Wearables, zu vermessen. Deshalb frage ich danach, was Self-Tracking eigentlich ist, beziehungsweise wie Self-Tracking aus der Sicht derjenigen, die sich selbst tracken, konkret erscheint. Und aus dem Grund ist meine Methode die Phänomenologie, denn mit der Phänomenologie ist es mir möglich herauszuarbeiten, wie Self-Tracking subjektiv erlebt wird und auf dieser Grundlage dann zu sagen, welche charakteristischen Merkmale Self-Tracking aufweist, ohne es schon zu bewerten. Und wie angedeutet ist das wichtigste Analyseinstrument, das ich nutze, die Unterscheidung zwischen Körper und Leib. Die deutsche Sprache weist die Besonderheit auf, dass es zwei Wörter hat für ein Phänomen, für das die meisten anderen Sprachen nur ein Wort haben, das Englische, beispielsweise Body oder das französische Corps. Die Phänomenologie nutzt dieses sprachliche Kapital und macht aus den beiden Wörtern zwei Begriffe und bezeichnet damit unterschiedliche Phänomene. Körper meint danach das von außen wahrnehmbare, sichtbare und tastbare Körperding, mit dem man etwas tun kann, das man manipulieren und wie ein Instrument nutzen kann. Das ist sozusagen der lebensweltliche Körper. Man kann auch den Körper als einen naturwissenschaftlichen Gegenstand betrachten und dann ist er eine objektive Tatsache. Den Körper als einen naturwissenschaftlichen Gegenstand kann man untersuchen, man kann ihn auch zerlegen, man kann ihn messen und wiegen und so weiter und in objektive Kategorien übersetzen. Demgegenüber ist mit dem Begriff Leib jenes Phänomen bezeichnet, das uns ausschließlich in der Selbstwahrnehmung gegeben ist. Leiblich ist all das, was uns affektiv betrifft, was wir an uns spüren. Hunger, Durst, Müdigkeit, Angst, Schmerz, Lust, Nervosität etc. Das sind leibliche Phänomene, die uns widerfahren, die wir an uns spüren. Weil immer nur jeder für sich allein seinen Hunger spürt, seinen Schmerz spürt und so weiter, sind leibliche Phänomene subjektive Tatsachen. Aber sie sind Tatsachen. Leibliche Regungen oder Empfindungen sind subjektive Tatsachen, weil sie für einen selbst unleugbar sind. Ja, sie haben maximale Evidenz. Sie sind unleugbar, auch wenn andere, beispielsweise Ärzte, das bestreiten, dass man da was spürt, ja, den Schmerz oder so, weil sie mit ihren Geräten den Schmerz weder sehen noch mit ihren Händen ertasten können. Ja. Sie kümmern sich um den Körper, aber sie können den Leib nicht sehen und nicht ertasten. Und da gibt es ja immer wieder einen Konflikt in der Arzt-Patienten-Beziehung. So, diese analytische Unterscheidung ist wichtig für meine weiteren Überlegungen, weil über Self-Tracking gesagt wird, das ist eine Praxis, da steht der Körper, der naturwissenschaftliche Körper im Mittelpunkt und der Leib wird verdrängt. Ja, Self-Tracking führe zu einer Verdinglichung des Körpers, heißt es, die auf Kosten der eigenleiblichen Wahrnehmung gehe. Man vertraut dabei mehr den objektivierten Körperdaten als dem eigenen Gespür. Ja, wie viel ist man gegangen, wie viel hat man sich bewegt, wie war Schlaf, hat man ja auch irgendwie eine eigenleibliche Wahrnehmung dazu. Aber Self-Tracker vertrauen dem nicht, sondern den Daten. Ob das so einseitig ist, werde ich auch in Frage stellen. Also, ob es da nur noch um den Körper geht und nicht mehr auch um den Leib. Meine zweite methodische Vorbemerkung betrifft die empirische Grundlage meiner weiteren Ausführungen. Empirische Grundlage meines Vortrags ist nämlich ein einziges Interview, das ich mit einer Self-Trackerin geführt habe. Ein leitfadengestütztes Interview, das knapp 2 Stunden dauerte. Die junge Frau war damals 27 Jahre alt, Physiotherapeutin und ich habe ihr den Codenamen Niki gegeben. Also ich stütze mich auf einen einzigen Fall und nicht auf, wie Sie vielleicht erwartet haben, statistische Erhebungen, um irgendwie repräsentativ etwas auszusagen. Das ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich verorte mich in der qualitativen Sozialforschung methodologisch davon aus, dass sich im Einzelfall das Allgemeine zeigt. Der Einzelfall repräsentiert das Allgemeine, weil das Einzelne immer Teil des Allgemeinen ist. Soziologischer formuliert heißt es, ein menschliches Individuum verkörpert immer auch die Gesellschaft, in der es aufgewachsen ist, in der es lebt. Daher erlaubt zum Beispiel die empirische Analyse der Biografie einer Person Rückschlüsse auf die Gesellschaft, deren Teil diese Person ist. Und das heißt für mein Thema, ich beschäftige mich zwar ausschließlich mit der Person Niki, doch interessiert mich Niki nicht als Person, nicht als Individuum, sondern mich interessiert das Überindividuelle, das sich an Nikis Ausführungen zum Self-Tracking zeigt. Daher gehe ich davon aus, dass sich im Einzelfall der Self-Trackerin Niki der Zeitgeist zeigt. So, das sind meine methodischen Vorbemerkungen, in der Hoffnung, dass Sie das, was ich jetzt sage, dann angemessen einordnen können. Also ich beginne jetzt damit, welchen Stellenwert der Körper für das Self-Tracking hat. So ganz allgemein kann man sagen, im Fokus der Praxis des Self-Tracking steht der Körper als objektive Tatsache. Beim Self-Tracking wird durch Messungen mit Apparaturen, die auf der Grundlage physikalischer Theorien entwickelt worden sind, aus dem menschlichen Körper ein naturwissenschaftlicher Gegenstand gemacht, der dann mittels mathematischer Rechenprozeduren in Zahlen übersetzt und zum Beispiel in Form von Statistiken und Diagrammen interpretiert und dargestellt wird. Die Messdaten dienen dann dazu, das eigene körperliche Verhalten und Erleben an den Daten abzugleichen und zu verändern, gegebenenfalls jedenfalls. Dass dieser naturwissenschaftliche Körper im Sinne des gemessenen und in Daten transformierten Körpers im Zentrum des Self-Tracking steht, zeigt sich, wenn man so will, zu Beginn bereits dieser Praxis. Self-Tracking kann man als eine Art Beziehung zwischen menschlichem Körper und technischem Gerät verstehen, bei der es, bei dieser Beziehung, wie bei jeder Beziehung, könnte man sagen, am Anfang darum geht, sich wechselseitig bekannt zu machen. Zu diesem Bekanntmachen gehört vor allem, dass der Körper dem technischen Gerät vorgestellt wird. Das heißt, dass das Gerät auf den Körper eingestellt wird. Bevor das digitale Aufzeichnen und Auswerten körperlicher Vorgänge und Verhaltensweise beginnt, werden basale, objektive Informationen über den eigenen Körper und das alltägliche Tun in das Smartphone oder ein ähnliches Gerät eingegeben. Die Self-Tracking-App berechnet daraus einen Körper-Ist-Wert, dem die App auf der Grundlage von Parametern, die den Anwendern in aller Regel nicht bekannt sind, einen Körper-Soll-Wert gegenüberstellt. So sagt Niki zum Beispiel. Du musst vorher ein paar Daten eingeben. Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Hast du einen körperlich anstrengenden Beruf? Arbeitest du in Schichten? Hast du geregelte Arbeitszeiten? Und so weiter. Und anhand dieser Daten wertet er aus, für einen Menschen deinem Alter mit deinen Daten wäre ein Schlaf von 8 Stunden optimal. Das technische Ding und der menschliche Körper lernen sich dabei im Laufe der Zeit immer besser kennen, indem sie sich synchronisieren, wie Nickel sagt. Damit ist gemeint, dass die App auf den eigenen Körper als Normwert geeicht wird, woraus ein individuelles Körper- und Verhaltensprofil resultiert, das mit einem individuellen Aufgabenprofil versehen wird. Dazu noch einmal Niki. Du kannst es kalibrieren, dass du dir eine Strecke vorgibst, von der du ganz genau weißt, so und so viele Kilometer sind das. Dann setzt du dir einen Timer, jetzt laufe ich los und jetzt bin ich am Ziel angekommen, jetzt habe ich meine 6 Kilometer, die ich laufen wollte, gelaufen. Und er kalibriert das dann sozusagen, so bewegt sich dein Arm während der 6 Kilometer und das kommt dann insgesamt auf diese Strecke und berechnet dir dadurch die Schritte und das münzt dann auch um auf dein alltägliches Verhalten sozusagen. Die beiden Zitate von Niki lassen erkennen, auf welche Weise der menschliche Körper beim Self-Tracking in einen naturwissenschaftlichen Körper, in einen Zahlenkörper, könnte man sagen, transformiert wird. Dieser Zahlenkörper ist ein sozial konstruierter Körper, der den lebendigen menschlichen Körper auf einige wenige Daten reduziert. Wenn man so will, damit den Menschen gewissermaßen entkörperlicht. Der Körper aus Fleisch und Blut verschwindet in einem Datenstrom und löst sich in Zeichen auf, die eben an seine Stelle treten. Die Mitteilung des Smartphones zum Beispiel, dass man sein tägliches Schrittziel erreicht habe, ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die von dem Körper, dem diese Mitteilung zugeschrieben wird, abstrahiert. Mit dem Phänomenologen Hermann Schmitz, auf den ich mich auch im Weiteren öfter beziehen werde, lässt sich dieser Abstraktionsprozess als sensualistische Reduktion bezeichnen. Sensualistische Reduktion meint allgemein einen Prozess der Vergegenständlichung der Welt, bei dem die Leiblichkeit und Sinnlichkeit des Menschen auf eine überschaubare Menge an überprüfbaren Merkmalen reduziert wird. Die erfolgreichste und auch folgenreichste Variante dieses Reduktionismus in der Moderne ist die Quantifizierung des menschlichen Körpers wie des Lebens überhaupt. Quantifizierung ist ein fundamentales Prinzip der Moderne, dessen Erfolg ganz entscheidend mit der suggestiven Kraft zu tun hat, die Zahlen, Statistiken, Prozente und so weiter innewohnt. Die suggestive Kraft von Zahlen besteht darin, dass sie den Eindruck von Eindeutigkeit und wissenschaftlicher Wahrheit erwecken. Wer beim morgendlichen Blick auf das Smartphone mitgeteilt bekommt, dass er in der Nacht insgesamt 57 Minuten wach gelegen habe, erhält damit eine Information, die typischerweise geglaubt wird. Eben weil sie von einem technischen Gerät stammt und Technik irrt ja nicht, meint man. Die Zahl 57 auf dem Smartphone wird als eine objektive Tatsache bewertet, als Wahrheit, deren Kenntnis als Erkenntnis gedeutet wird. Und das entspricht genau dem Motto der hinter dem Self-Tracking stehenden und in dem Zitat von Juli C. bereits erwähnten Bewegung steht, nämlich der Quantified Self-Bewegung. Die Quantified Self-Bewegung hat ein Motto und das lautet Self-Knowledge through Numbers. Selbsterkenntnis durch Zahlen, die ein technisches Gerät ermittelt hat. Das ist das Motto oder Credo, könnte man auch sagen, der Quantified Self-Bewegung. Der Glaube an die Wahrhaftigkeit der Zahlen ist für die Nutzerinnen dieser Techniken der ganz große Vorteil des Self-Tracking, weshalb sie umgekehrt auch erwarten, dass die gemessenen Daten ihres Körpers, ihres Schlafs beispielsweise, auch wirklich korrekt und exakt sind. Die entkörperlichten Zahlen und Bilder sollen Gewissheit spenden, wo Unwissen unvermeidlich ist. Schließlich lässt sich der eigene Schlafrhythmus ja so wenig beobachten wie der Blutzuckerspiegel oder der Kalorienverbrauch. Die Selbsterkenntnis durch den Zahlenkörper ist dabei kein bloßer Selbstzweck, sondern dient in aller Regel dazu, das eigene Verhalten zu ändern bzw. zu optimieren. Das ist sehr wohl auch Thema des Self-Tracking. So sagt auch Nicke zum Beispiel, das Gerät hilft mir, um meine Ernährung noch mehr zu optimieren. So, das, was ich bislang gesagt habe, lässt sich wie folgt zusammenfassen. Self-Tracking fasziniert seine Nutzerinnen, weil es ein Leben nach Zahlen verspricht, das übersichtlich, eindeutig und machbar ist. Self-Tracking reduziert die Komplexität des Lebens auf wenige konkrete Körperdaten wie Blutdruck, Puls, Kalorienverbrauch, Fettverbrennung, gegangene Schritte, Schlafrhythmus, Höhenmeter und so weiter. Und durch diese Komplexitätsreduktion vermittelt Self-Tracking Sicherheit und gibt Orientierung. Mit einer begrifflichen Unterscheidung des schon erwähnten Philosophen Hermann Schmitz könnte man sagen, die Attraktivität einer Praxis wie dem Self-Tracking besteht darin, dass sie binnen diffuse Situationen wie zum Beispiel Schlaf oder Ernährung oder Bewegung in Konstellationen einzelner Faktoren überführt, in unserem Fall einzelner Körperdaten. Was ist damit gemeint? Ernährung zum Beispiel ist aus dieser Perspektive eine binnendiffuse Situation in der Hinsicht, dass wohl kaum ein Mensch wirklich weiß, was alles in den Nahrungsmitteln enthalten ist, die er täglich zu sich nimmt. Genauso wenig weiß eigentlich kaum jemand, wie sich gesunde Nahrung hundertprozentig sicher von ungesunder oder zumindest weniger gesunder Nahrung unterscheiden lässt oder wie das eigene Verdauungssystem welche Nahrungsmittelbestandteile auf welche Weise verarbeitet und inwiefern das wiederum mit Bewegung und mit Schlaf und so weiter zusammenhängt. Binnendiffuse Situation. Wer dagegen seine Ernährung und Bewegung und den Schlaf mit Hilfe technischer Apparaturen trackt, der expliziert auf diese Weise einzelne Elemente aus dieser ganzheitlichen, diffusen Situation, schwer zu durchschauenden, nie wirklich fassbaren Situation, und überführt so diese Situation in Konstellationen, Netzwerke, könnte man auch sagen, einzelner Körperdaten. Ja, und das ist attraktiv, weil solche Konstellationen oder Vernetzungen einzelner Körperdaten wiederum Klarheit suggerieren, Struktur, Machbarkeit, Kontrolle. Dazu ein Zitat von Nicke, das ist etwas länger, in dem sie beschreibt, wie ihr Self-Tracking-Gerät ihr Schlafverhalten misst und auf dem Smartphone anzeigt. Sie hat mir das im Interview gezeigt und sie nimmt da in dieser Interviewpassage Bezug darauf. Niki sagt, ich steck's in der Früh immer an, um zu gucken, wie war denn mein Schlaf? Da schmunzelt sie dabei. Hier siehst du schon, da leuchtet er und ist ganz aus dem Häuschen, weil ich 100% meines Schlafziels erreicht habe. Tue ich das nicht, ist es einfach nur stinkfad blau. Und dann kannst du dir genau anzeigen lassen, die dunkelblauen Balken sind Tiefschlafphasen, die hellblauen Balken sind leichter Schlaf, zwischendrin das kleine Orange oder auch am Anfang und am Ende, da warst du wach. Oder es hat das Band als wach empfunden. Du kannst dir genau, wenn du hier mit dem Finger drüber gehst, die Uhrzeit anzeigen lassen, zum Beispiel dieser große Tiefschlafbalken ist von 2.12 Uhr angefangen bis 4.19 Uhr, also mal über 2 Stunden mal richtig schön im Tiefschlaf, Erholung pur sozusagen. Und das Ganze zeigte dir hier unten eben auch nochmal in Zahlen geschrieben an. Insgesamt 5 Stunden Schlaf, 6 Minuten Tiefschlaf, leichter Schlaf 3 Stunden 10 Minuten. Du hast 11 Minuten gebraucht, bis du eingeschlafen bist, lagst dann in der Nacht insgesamt 57 Minuten wach. Wie aus dem Zitat zu erfahren ist, identifiziert das Self-Tracking-Gerät in Nickys Schlaf 3 Phasen, Wachphase, Leicht- und Tiefschlaf, und dokumentiert diese 3 Phasen minutengenau in Form von Zahlen und bunten Balkendiagrammen. Das ist gemeint mit dem, was ich vorhin sagte, dass aus dieser diffusen, ganzheitlichen Situation Schlaf einzelne Körperdaten expliziert und konstellationistisch angeordnet werden. Eine solche Darstellung einzelner Körperdaten hat den Vorteil, dass sie sehr übersichtlich ist und eindeutig zu sein scheint. Die Kehrseite dieser Quantifizierung des Schlafverhaltens ist, dass vieles, das für die Qualität des Schlafs wichtig ist, ausgeblendet wird. So zum Beispiel die Stimmung und der Grad an Müdigkeit vor dem Zu-Bett-Gehen, die Ereignisse des Tages, die einem beim Liegen im Bett durch den Kopf gehen, der Stoff oder auch der Geruch der Bettwäsche oder die Größe und die Härte des Kopfkissens. Oder es bleibt unberücksichtigt, ob man allein oder zu zweit im Bett liegt, ob der, der daneben einem liegt, der eigene Partner ist oder der Geliebte oder der eigene Hund, ob man im eigenen oder in einem fremden Bett schläft, ob Vollmond ist, der erste Schnee gefallen ist und so weiter und so weiter. All das misst das Gerät nicht, solche qualitativen Faktoren. Stattdessen reduziert das Self-Tracking-Gerät diese diffuse Situation Schlaf auf ein Netzwerk vereinzelter Körperdaten. Ein Netzwerk, das die Komplexität des Schlafs eben nicht annähernd wiedergibt. Nichtsdestotrotz wird, wie vorhin schon angedeutet, diese Komplexitätsreduktion von Nicky und von den Self-Trackerinnen, die ich so kennengelernt habe, wertgeschätzt. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Technik, wenn man so will, die Geheimnisse des Lebens zu lüften vermag. Hier das Geheimnis des Schlafs. Und das ist offensichtlich für viele Trackerinnen faszinierend. Zum anderen erlaubt die Explikation einzelner Faktoren die Herstellung von Korrelationen, auf die man selbst nie gekommen wäre. Nicky sagt, er zeigt dir Zusammenhänge auf, die du vorher nicht wusstest. In ihrem Fall zum Beispiel den Zusammenhang von Ernährung und Schlafverhalten oder gegangenen Schritten und Kalorienverbrauch. Solche Erkenntnisgewinne sind nur möglich, wenn und weil aus den ganzheitlichen, diffusen Situationen einzelne Faktoren herausgelöst und miteinander vernetzt werden. Dabei muss diese Vernetzung individueller Körper- und personennaher Faktoren nicht nur auf das eigene Smartphone beschränkt bleiben, sondern kann auch sozial ausgeweitet werden, indem man sie mit einer Community im Internet teilt. Das ist mit dieser Praxis möglich und für viele User ist diese Möglichkeit der internetbasierten Vernetzung mit Gleichgesinnten ein weiterer Vorzug, den das Self-Tracking bietet. Und Nicky sagt dazu, man kann sich Freunde in der Community zulegen oder ein Team hinzufügen, was im Prinzip aber nichts anderes als ein Wettstreit ist. Ich habe heute schon meine 10.000 Schritte und du. Zitat Ende. Aufgrund dieses kompetitiven Charakters der Self-Tracking-Community verzichtet Nicky auf die Vernetzung mit anderen Self-Trackerinnen, will aber nicht ausschließen, dass diese Internet-Community durchaus eine zusätzliche Motivationshilfe sein könne. So, damit will ich es gut sein lassen mit meinen Anmerkungen zum Verhältnis von Körper und Technik beim Self-Tracking und ich gehe jetzt über zum Verhältnis von Leib und Self-Tracking. Nicky betreibt Self-Tracking mit einem sogenannten Fitnessarmband. Sie sammelt damit Informationen über Schlaf, Ernährungs- und Bewegungsverhalten, die mit Hilfe einer zum Fitnessarmband zugehörigen App auf ihrem Smartphone gespeichert und dort von ihr eingesehen werden. Für Nicky ist ihr Fitnessarmband aber nicht nur wegen seiner Funktionalität bedeutsam, sondern ebenso sehr wegen seiner wahrnehmbaren Form und Ästhetik. So ist Nicky von ihrem Fitnessarmband aufgrund seiner, wie sie sagt, Optik begeistert. Es ist schwarz und hat einen silbernen Verschluss, hebt sie hervor. Was den Vorteil habe, so Nicky, dass es sich zu allem tragen lässt. Die Oberfläche des Armbands, das Nicky Tag und Nacht trägt, besteht aus weichem Gummi, der an der Innenseite glatt und an der Außenseite geriffelt ist. Wenn sie das mit einer Uhr vergleicht, sagt Nicky, ist dieses Armband präsenter am Handgelenk, weil es relativ klobig ist, aber auch nicht zu wuchtig. Verallgemeinert man diese Aussagen, lässt sich sagen, dass das Fitnessarmband für Nike und ganz viele andere Self-Trackerinnen auch sowohl als ein sichtbares Ding, als ein spürbares Ding, ein eindrucksvolles Phänomen ist. Das Fitnessarmband ist kein x-beliebiger Gegenstand, ein funktionaler Gegenstand, der bloß mit sich herumgetragen würde, ohne dass das Aussehen oder das Anfühlen unwichtig werden. Ganz im Gegenteil. Das Wie seiner sinnlichen und leiblichen Wahrnehmung ist subjektiv sehr bedeutsam. Für Nicke sind es die visuell wahrnehmbaren Eigenschaften Schwarz, Silber und Oval, wie auch die leiblich wahrnehmbaren Eigenschaften Hart, Glatt und Weich, aufgrund derer das Fitnessarmband für sie eine positiv-emotionale Bedeutung hat. Das darf man nicht unterschätzen. Eine leibliche Qualität hat aber nicht nur dieses Armband, sondern das Smartphone und die App, die dazugehören. So liegt für Nicke zum Beispiel ein Vorzug der App in der grafischen Aufbereitung der Daten. Das heißt, Zitat, in dem Visuellen, das du es siehst, das Ganze ist eben schön mit Farben und bunten Bildern hinterlegt, Zitat Ende. Die Ergebnisse der Messungen ihrer Körperdaten sind auf dem Smartphone als bunte Diagramme, Tabellen, Linien, Kurven und Symbolen wie Blumen, Pokale zu sehen, und das findet nicht nur bei Nicke Resonanz. Um es mit einem Ausdruck der Soziologin Stephanie Duttweiler zu sagen, die Ästhetik der Kurve hat eine Suggestionskraft, derer sich die Anwenderinnen nur schwer entziehen können bzw. auch gar nicht wollen. Eine Kurve ist sinnlich ansprechend, und zwar für viele Nutzerinnen offensichtlich ansprechender als eine nackte Zahl, wie man so sagt. In der Kurve steckt gleichermaßen Einfachheit und Klarheit, Bewegung und Dynamik, und das ist attraktiv. Deshalb wird der Ausdruck der Kurve als lustvoll leiblicher Eindruck wahrgenommen und dieser Eindruck motiviert zum Handeln. Eine ähnlich motivierende, weil ebenfalls affizierende Wirkung scheint auch von den Farben auszugehen, klang bei Nicke ja an. Es ist ja auch kein Zufall, dass all die Diagramme, die Schaubilder, die Linien und Kurven und so weiter nicht in Schwarz-Weiß gehalten sind, was ja möglich wäre, sondern farbig sind. Die farbigen Bilder auf dem Smartphone haben eine affizierende Wirkung, vor allem deshalb, weil die Ausstrahlung einer Farbe eine gefühlshafte Qualität besitzt. Bunte Bilder sind sympathisch und darüber freuen sich die Self-Trackerinnen. Die beim Self-Tracking zum Einsatz kommenden technischen Dinge sind also keineswegs nur Objekte, technische Objekte, die eine Funktion zu erfüllen haben, nämlich das Aufzeichnen und Darstellen von Daten. Die Self-Tracking-Dinge sind vielmehr ebenso Wahrnehmungsgegenstände, die mit den Anwenderinnen etwas machen, die sie ansprechen, die sie berühren und die ihnen deshalb etwas bedeuten. Mit Hermann Schmitz könnte man die Self-Tracking-Dinge deshalb auch als leiblich-affektive Kommunikationspartner bezeichnen. Leiblich-affektive Kommunikationspartner sind die Self-Tracking-Dinge in dem Sinne, dass die Nutzerinnen von diesen Geräten berührt werden, und zwar in einem doppelten Sinne. Sie werden einerseits leiblich berührt, etwa durch die spürbare Vibration des Armbands, und sie werden andererseits affektiv berührt, insofern die leibliche Wahrnehmung mit einer emotionalen Bewertung einhergeht. Die emotionale Bewertung äußert sich beispielsweise als Freude oder als Stolz, wenn die Kurve einen günstigen Verlauf aufweist oder der Balken blau statt orange ist, wie wir gehört haben, oder im umgekehrten Fall als Ärger und Frustration, wenn die Kurve nicht so ist, wie sie sein sollte. Nicke beschreibt ihr Verhältnis zu ihrem Self-Tracking-Gerät ebenfalls und ganz konkret als eine emotionale Partnerschaft ähnliche Beziehung. Und ein Beispiel dafür ist, dass sie im Fitnessarmband, wie man das in Partnerschaften ja so gelegentlich macht, einen Kosenamen gegeben hat. Sie nennt ihr Fitnessarmband Quälix. Der Name Quälix deutet an, dass sie sich um einen ganz besonderen Partner handelt, um einen Partner, der offensichtlich nicht nur Freude bereitet. Nicke spricht von einer Hassliebe zu Quälix, mit dem sie regelmäßig kleine Machtkämpfe austrage, weil er ihr Verhaltensweisen abverlangt, die sie nicht immer befolgen will. Böse ist ihm deshalb aber nicht, denn Quälix ist zwar, Zitat, ein sehr hartnäckiger, sehr bestimmter, sehr aufdringlicher Freund, der es aber nur gut mit dir meint. Zitat Ende. Die Hartnäckigkeit dieses dinglichen Partners zeigt sich beispielsweise darin, dass er Nike an ihre gemeinsamen Abmachungen erinnert. Zitat: Wenn ich mich 30 Minuten nicht bewege, dann brummt er mich an. Das Fitnessarmband brummt Nike auch abends an, wenn Zeit zum ins Bett gehen ist. Das Brummen ist dann leise hörbar, vor allem aber als leichtes Vibrieren am Handgelenk spürbar. Unterstützt wird diese leiblich-sinnliche Verhaltensaufforderung durch eine Leuchtmeldung auf dem Handy. Nike hält sich meistens an diese Appelle, weil sie von ihnen überzeugt ist und weil sie dafür, Zitat, belohnt wird. Definitiv, ich will mein Smiley haben, meine Belohnung. Die Beschreibungen Nikes lassen erkennen, dass die Self-Tracking-Dinge nicht nur in einem metaphorischen Sinne Interaktions- und Kommunikationspartner sind, sondern in einem tatsächlichen Sinne Interaktions- und Kommunikationspartner. Die Kommunikation mit dem Fitnessarmband und dem Smartphone ist für Nike eine subjektive Tatsache aufgrund ihres affektiven Betroffenseins, von deren Formen und Farben, Tönen und Symbolen. Fitnessarmband und Smartphone erweisen sich dabei als machtvolle, mächtige Interaktionspartner, die eine beachtliche Autorität haben. Was die App sagt, so Nike, das ist Gesetz. Die Autorität der Dinge zeigt sich dabei konkret als eine leiblich ergreifende Macht, die Nike auffordert, drängt oder gar nötigt, dieses oder jenes zu tun bzw. nicht zu tun. Leiblich ergreifend ist die Macht der Technik insofern, als die Formen, Farben und so weiter der Dinge eine spürbare Resonanz bei den Self-Trackerinnen erzeugen. Das Brummen des Armbands kann einen Schreck auslösen oder das schlechte Gewissen wecken, weil es bedeutet, sich zu wenig bewegt zu haben. Natürlich ist es möglich, sich über dieses Brummen hinwegzusetzen, also dieser Macht sich zu widersetzen, wie auch das Leuchtsignal und die Diagramme ignoriert werden können. Doch letztlich wird damit ja die Macht der Dinge nur bestätigt. Ohnehin aber scheint die Macht, die Dinge über ihre Nutzerinnen haben, überwiegend positiv bewertet zu werden. Denn zum einen, so Nike, ist es angenehm, einen bestimmten Teil Verantwortung abzugeben. Und zum anderen besitzen die Dinge die motivierende Kraft, das eigene Verhalten zu ändern und zum Beispiel, Zitat, den inneren Schweinehund zu überwinden. Der innere Schweinehund ist ein interessantes Phänomen. Und zwar auch und gerade im Zusammenhang mit dem Self-Tracking. In aller Regel wird der innere Schweinehund als Metapher verstanden für eine psychische Barriere, die es verhindert, zum Beispiel Sport zu treiben. Und auch Nike spricht davon, dass der innere Schweinehund sowas wie ein Motivationsproblem sei, das sie mit Hilfe ihres Partners Quelix lösen könne. Aus phänomenologischer Sicht ist der innere Schweinehund aber kein motivationales Phänomen, sondern ein leibliches Phänomen. Der innere Schweinehund zeigt sich nämlich ganz konkret erfahrbar als eine den ganzen Leib ergreifende, bleischwere Trägheit oder Müdigkeit, gegen die man kaum oder gar nicht ankommt. Der innere Schweinehund ist erfahrbar als eine leibliche Macht, von der man spürbar niedergedrückt wird. Wer vom inneren Schweinehund ergriffen ist, dessen vitaler Antrieb ist so sehr erschlafft, dass es ihm nicht gelingt, sich zu erheben und sich zu bewegen. Hier hilft Self-Tracking. Die Self-Tracking-Geräte übernehmen auf leiblich-kommunikative Weise die wichtige emanzipatorische Funktion der Macht des inneren Schweinehundes, zumindest kurzzeitig zu entkommen. Leiblich-kommunikativ ist die Gegenmacht der App insofern, als die Appelle des Geräts in den vitalen, das heißt leiblichen Antrieb des Menschen eingreift. Bei Nike geschieht das auf die Weise, dass ihr, Zitat, amerikanisch reißerisches Gerät zu ihr sagt, reiß dich zusammen, du schaffst es, pack an, beweg dich, was sie als einen hilfreichen Tritt in den Hintern empfindet. Um den inneren Schweinehund zu überwinden, braucht es also offensichtlich etwas oder jemanden, das oder der unmittelbar in den vitalen Antrieb der Person eingreifen kann. Nochmal anders gesagt, die Überwindung des inneren Schweinehunds beim Self-Tracking ist primär weder eine psychische Motivationsleistung noch eine körperliche Kontrollleistung, sondern eine leibliche Leistung. Mit einem Ausdruck von Hermann Schmitz kann man diese leibliche Leistung als Technik der Leibbemeisterung bezeichnen. Beherrscht, bemeistert wird hier weder die Psyche noch der Körper, sondern die leiblich spürbare Schwere, Trägheit, Müdigkeit oder Lustlosigkeit. All das spürt man ja. Die technischen Dinge des Self-Tracking helfen bei dieser Leibbemeisterung dabei vor allem deshalb, weil sie eine externe, nicht der Person zugehörige Autorität verkörpern. Wie es scheint, unterwerfen sich die Self-Trackerinnen dieser externen leiblichen Autorität leichter oder lieber als dem eigenen Willen. Eine wichtige Rolle für diese Bereitschaft der Unterwerfung unter die Technologie dürfte dabei ein Aspekt spielen, der ebenfalls als eine Form der Leibbemeisterung verstanden werden kann, nämlich die Suggestionsmacht der Technologie. Die Suggestionsmacht der Self-Tracking-Technologie wirkt dabei in unterschiedlichen Intensitätsgraden auf die Nutzerinnen ein. Wer mit Self-Tracking beginnt, ist davon typischerweise angetan, verführt, begeistert. Die Bemeisterung des eigenen Leibes äußert sich zuallererst als eine leibliche Begeisterung. Die erste Phase der partnerschaftlichen Beziehung zu den Self-Tracking-Dingen ist häufig eine leidenschaftliche, voller Faszination und auch regelrechte Hingabe an die Technik. Und daraus erklärt sich im Übrigen auch die typischerweise kurze Bindungsdauer an diese Technik. Viele User lassen das Tracken nach einem halben Jahr oder Jahr wieder sein. Leidenschaft auf Dauer zu stellen ist schwierig. Daher wird die Technologie beiseite gelegt, sobald das Feuer der Leidenschaft erloschen ist. Zunächst aber fasziniert die Technik. Und Faszination ist ebenfalls eine Form leiblicher Kommunikation. Kennzeichnend für diese einseitige leibliche Kommunikation ist, dass die Technologie der dominante Akteur ist, da es ihr gelingt, den Menschen so zu fesseln, dass dieser an ihr hängt und sich von ihr in seinem Verhalten leiten lässt. Beim Self-Tracking äußert sich die Technikfaszination zum Beispiel darin, dass die Nutzer mehrmals täglich den Drang verspüren, ihr Smartphone herauszuholen und Daten einzutragen oder Daten zu überprüfen. Und leiblich fesselnd ist die Technik zum Beispiel insofern, als es ihr gelingt, wie Niki sagt, ihre Nutzerin im wörtlichen Sinne dazu zu bewegen, abends um 10 noch einmal aus dem Haus zu gehen, um das vereinbarte Schrittziel von 10.000 Schritten doch noch zu erreichen. Der Grad der leidenschaftlichen Bindung und faszinierten Hingabe an die Self-Tracking-Dinge kann dabei mitunter ein Ausmaß annehmen, das einer suchtähnlichen Abhängigkeit gleicht. Und so meint auch Niki, Zitat, du rutschst auch irgendwie in eine Schiene so hinein, dass du immer mehr wissen willst, immer noch besser gucken kannst. Kann ich das irgendwie noch besser machen? Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Hype, so ein kleiner Wahn. Aus der leiblichen Kommunikation zwischen Person und Self-Tracking-Ding kann sich so also offensichtlich eine Dynamik entwickeln, der sich die darin involvierte Person dann kaum mehr entziehen kann und vielleicht will sie sich dieser Dynamik auch gar nicht entziehen. Es entsteht eine Art Sog, der die Self-Trackerin so sehr in ihren Bann zieht, dass sie immer mehr davon haben will, die Dosis also steigern möchte. Oder wie Niki sagt in dem zweiten Zitat, ich glaube, der Vergleich mit einer Sucht ist gar nicht schlecht, auch wenn es hart klingt und hart ist einzugestehen. Gut, ich fasse das Gesagte zusammen. Mit meiner phänomenologischen Analyse des Self-Tracking wollte ich zeigen, dass es sich beim Self-Tracking um eine Praxis handelt, in deren Mittelpunkt eine spezifische Verbindung von Mensch mit dem Körper und Technik steht. Das Spezifische an dieser Verbindung ist, dass Mensch und Technik hier eine Art partnerschaftlicher Beziehung eingehen, die sich primär im Medium leiblich-affektiver Kommunikation vollzieht. Um eine leiblich-affektive Kommunikation handelt es sich bei dieser Mensch-Technik-Beziehung insofern, als die technischen Dinge durch ihre leiblich-sinnlichen Qualitäten die Self-Trackerinnen nicht nur spürbar und emotional berühren, sondern auch machtvoll manipulieren. Die gängige Kritik am Self-Tracking, dass diese Praxis zu einer Leibverdrängung oder Leibunterdrückung führe, ist aus Sicht der Phänomenologie, die zwischen Leib und Körper unterscheidet, also nicht haltbar. Zwar ist der naturwissenschaftliche, quantifizierbare, objektive Körper für die Praxis des Self-Tracking wesentlich, aber kaum weniger wichtig oder anders wichtig Auf eine andere Art wichtig ist der spürbar spürende Leib. Körper und Leib spielen beim Self-Tracking also beide eine wichtige Rolle. So, was sagt das nun über den Zeitgeist aus, über die Gesellschaft, die Epoche, in der wir leben? Inwiefern kann Self-Tracking als eine, so ja meine These, Manifestation des Zeitgeists verstanden werden? Es sind meines Erachtens vier zentrale Merkmale des Self-Trackings, an denen der Geist unserer Zeit abgelesen werden kann. Erstens, Self-Tracking verkörpert das vorherrschende Primat des naturwissenschaftlichen Körpers in unserer Zeit. Der messbare, quantifizierbare und dadurch auch manipulierbare Körper ist eine Leitidee unserer Epoche, die sich kulturübergreifend in verschiedensten gesellschaftlichen Handlungsfeldern findet. Man denke nur zum Beispiel an Organtransplantation, Präimplantationsdiagnostik, Neuroenhancement, Doping, ästhetische Chirurgie und so weiter. Oder die Vorstellung, dass das Ich oder Selbst im Gehirn sitze, wie uns die Hirnforschung glauben machen möchte, ist ein Beispiel für die Vorherrschaft des naturwissenschaftlichen Körperverständnisses in unserer Zeit. Die Quantified Self-Bewegung verkörpert dieses materialistische Selbstverständnis des Menschen geradezu idealtypisch mit dem schon erwähnten Motto Self-Knowledge through Numbers. Denn dieses Motto suggeriert ja, dass das eigene Selbst auf gemessene Körperdaten reduziert werden könne. Zweitens, Self-Tracking verkörpert gleichermaßen die zunehmende Ästhetisierung und die Aufwertung der Leiblichkeit, der Sinnlichkeit in unserer Zeit. Darüber sprechen Philosophen und Soziologen schon seit fast 3 Jahrzehnten. Sie diagnostizieren zum Beispiel die Ästhetisierung der Lebenswelt, Wolfgang Welsch, oder eine Ästhetisierung des Alltags, Gerhard Schulze. Und diese Versinnlichung, Verleiblichung des alltäglichen Lebens hält ungemindert an. Besonders augenfällige Beispiele für diese Ästhetisierung, Versinnlichung des Alltags sind die Omnipräsenz von Touchscreen-Geräten wie Smartphones oder Bankterminals, die Verbuntung von Alltagsgegenständen, beispielsweise von Sportgeräten oder Sportmode, Sie müssen das nur historisch vergleichen, wie bunt das alles geworden ist, oder der Siegeszug der Wellness- und Smoothie-Kultur. Ja, alles leiblich-sinnliche Phänomene. Einher geht damit das zunehmende Bedürfnis der Menschen nach Erlebnissen und Events, wofür der Soziologe Gerhard Schulze den Ausdruck der Erlebnisrationalisierung geprägt hat. Und er meint damit, dass die bewusste, die zielstrebige, die geplante Suche nach Erlebnissen, nach leiblich-sinnlichen Erfahrungen eine grundlegende Handlungsmaxime unserer Zeit ist. Wir wollen unser Leben erleben. Self-Tracking ist ein Beispiel dafür. Self-Tracking verkörpert drittens die Aufwertung der Technik zu einem sozial und emotional relevanten Akteur. Das war nicht immer so, also wurde nicht immer so gesehen. Vor 50 Jahren noch beispielsweise war in der Philosophie die Auffassung geläufig, dass der Mensch ein Mängelwesen sei, wie Herder schon sagte, und Technik daher, so Arnold Gehlen, Zitat, Organersatz, Organentlastung, Organüberbietung sei. Und korrespondierend dazu dominierte eine technikskeptische Haltung bei Philosophen wie Gehlen, demzufolge die Technik zu Überspezialisierung führe und damit letztlich einen dehumanisierenden Charakter habe. Der gegenwärtige Zeitgeist ist ein anderer. Technische Geräte gelten nicht mehr nur als funktionale Ersatzteile für die naturbedingten Mängel des Menschen, vielmehr sind sie emotional besetzte und zum Teil wie Lebenspartner behandelte geliebte Objekte, wie der Psychologe Tilman Habermas das nannte. Gerade das Smartphone ist ein typisches Beispiel für ein geliebtes, stark gefühlsbesetztes Ding, dessen Verlust, so wirkt es zumindest für manche Nutzer, schwerer wiegt als der Verlust des eigenen Partners. Viertens, Self-Tracking verkörpert das gegenwärtig vorherrschende Denken und Leben in Konstellationen und Netzwerken. Allen voran die Netzwerkmetapher ist eine Leitidee unserer Zeit, wobei diese Idee, so Hermann Schmitz, auf das Leitbild der modernen Technik, und das ist die Maschine, zurückgeführt werden kann. Die Maschine als Sinnbild der Moderne steht für die produktive Vernetzung einzelner Bauteile. Und diese Idee, dass aus der Vernetzung einzelner Teile etwas Produktives resultiert, hat sich als Modus operandi in allen gesellschaftlichen Bereichen erwiesen. Wesentlicher Motor für die Durchsetzung dieses Handelns und Denkens in Netzwerken und Konstellationen war der umfassende, durchschlagende Erfolg von Wissenschaft und Technologien der Moderne, und die Self-Tracking-Gadgets sind dafür ein paradigmatisches Beispiel. Ein Leben in Konstellationen und Netzwerken, wie es inzwischen eben selbstverständlich ist, hat ganz ohne Zweifel viele praktische Vorteile. Es sollte, und jetzt kommt doch auch eine kritische Anmerkung meinerseits, erlaubt sein, die Kehrseite dieser Medaille zu betrachten. Und die könnte man mit Hermann Schmitz so beschreiben, die Kehrseite dieser Medaille, Zitat, der Vormarsch des Konstellationismus, etwa im Zeichen fortschreitender Digitalisierung, verdrängt das Kultursystem der Vergegenwärtigung von Situationen. Schmitz will damit sagen, dass ein Leben in Konstellationen oder Netzwerken zu Verdrängung oder gar Auflösung sogenannter implantierender Situation führen könne, das heißt zur Verdrängung von ursprünglichen, gewachsenen, kollektiven Zusammenhängen, die der Einzelne eingebettet ist, in die er fest verwurzelt ist. Ein Leben in netzwerkartigen Konstellationen sei demgegenüber künstlicher, atomistischer, fluider oder, wie man mit dem Soziologen Andreas Reckwitz sagen könnte, singularistischer. Andreas Reckwitz hat 2017 ein Buch publiziert mit dem Titel Die Gesellschaft der Singularitäten, und das ist in der Soziologie zumindest seitdem in aller Munde, wird also intensiv diskutiert. Und diese Bezeichnung, die Gesellschaft der Singularitäten, bringt sehr gut auf den Punkt, was ich mit meiner These meine, Self-Tracking sei eine Manifestation des Zeitgeists. Gesellschaft der Singularitäten besagt nämlich, dass wir in einer Zeit leben, in der das Singuläre, das Einzigartige, das Besondere ein zentrales Strukturmerkmal ist. Singularität ist die zentrale spätmoderne Leitidee, die sowohl von Subjekten gelebt wird, als auch auf Objekte, Räume, Zeiten, Kollektive angewandt wird. Alles und jeder soll oder möchte singulär, einzigartig, besonders sein. Kennzeichnend für den singularistischen Lebensstil der Menschen ist dabei das scheinbar widersprüchliche Streben nach erfolgreicher Selbstverwirklichung. Klingt ja Widerspruch, erfolgreich und Selbstverwirklichung. Erfolgreich ist die spätmoderne Selbstverwirklichung dann, wenn das, was man tut, um sich selbst zu verwirklichen, nicht nur für einen selbst einen hohen Wert hat und mit positiven Gefühlen besetzt ist, sondern wenn diese Selbstverwirklichungspraxis ebenso von anderen Menschen Anerkennung erhält und in dem Sinne erfolgreich ist. Neben Essen, Wohnen und Reisen ist es vor allem der Körper, der einen wichtigen Baustein des singularistischen Lebensstils ausmacht, wie auch die digitale Technologie ein wichtiges Mittel dafür ist. Self-Tracking ist so gesehen ein Prototyp des singularistischen Lebensstils. Denn Self-Tracking ist eine Praxis, der es darum geht, mit Hilfe digitaler, stark affektbesetzter und positiv bewerteter Technologien den eigenen Körper auf eine ganz individuelle, einzigartige Weise zu kontrollieren und vor einem leibhaftigen oder virtuellen Publikum zu performen. Damit wird im Self-Tracking ein gesellschaftlich anerkanntes Projekt der Selbstverwirklichung realisiert, dass die Singularität, die Einzigartigkeit des Subjekts feiert. Mehr Zeitgeist geht kaum, ist meine These. Robert Guguza erzählte von seinen Forschungen zu Self-Tracking, Manifestation des Zeitgeists. Wie schön diese neue Welt zumindest am Anfang ist und dass sie sogar Suchtpotenzial entwickeln kann. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.